Aus Anlass des erfolgreichen Verlaufs des 15. Internationalen Filmfestivals Pyongyang gab das Ministerkabinett der DVRK am 23. September im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang ein Bankett. Dazu wurden die Delegationen, Delegierten und internationalen Beurteiler, die am Festival teilnahmen, eingeladen. Zugegen waren dabei auch die koreanischen Mitarbeiter.